1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche und die beginnt wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50. So, wir machen jetzt quasi weiter, wo wir am Freitag aufgehört haben. Freitag war ja, gab es ja große Turbulenzen hier in der Sendung. Um ungefähr 10 Minuten vor 2 bin ich ja von meinem Team und von Oliver Pocher überrascht worden als Gratulation zum 15-jährigen Bestehen dieser Sendung, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass meine Kollegen hier waren, dass Oliver Pocher hier war. Das war eine tolle Aktion und es wurde dann auch noch sehr spät in der Nacht. Aber während Oliver Pocher hier saß neben mir, haben wir auch noch kurz angefangen mit einem Anrufer zu sprechen. Und das hat mir etwas leid getan, weil wir gar nicht richtig zur Sache gekommen sind und dem Anrufer nicht gerecht wurden. Deshalb war mein Angebot am Freitag, ihn heute sofort wieder anzurufen. Und das machen wir jetzt auch, oder haben wir gemacht. Und ich begrüße sehr herzlich den Tanach. Hallo Tanach. Ja, grüß Gott, Domian. Du bist 19 Jahre alt. Ich bin 19 Jahre alt. Und ich hoffe, du bist uns nicht böse, dass wir das ein bisschen flapsig gemacht haben am Freitag. Nein, das kann ich ja verstehen. Ich habe die Sendung ja auch geschaut und 15 Jahre sind ja was Besonderes. Ja, genau, genau. So, dass wir gar nicht so richtig auf dein Thema eingehen konnten und das wollen wir jetzt machen. Also wir fangen nochmal von vorne an. Weswegen hast du dich am Freitag bei uns gemeldet? Ja. Was ist dein Thema? Also, das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Es geht da um meine Tante und mich, also und um meinen Onkel und um meine Freundin. Genau. Und deine Tante ist gar nicht viel älter als du, ne? Das habe ich noch in Erinnerung. Nee, die ist 23 Jahre alt. 23 Jahre. Und der Onkel ist wie alt? Der ist 35. 35. Ja. So, jetzt gibt es eine große Schwierigkeit mit deinen Gefühlen, ne? Soweit hattest du es erzählt. Nämlich? Also, die sind seit einem Jahr verheiratet und haben seit kurzem ein Kind. Und also, ich glaube, ich habe starke Gefühle für meine Tante. Und Warum meinst du, wie magst du es? Ja, also ich meine anderen Verwandten, die besuche ich ziemlich selten. Und zu meiner Tante gehe ich in letzter Zeit wirklich eigentlich jeden Tag. Verdächtig oft. Ja, und also mein Onkel, der arbeitet tagsüber. Und in der Bundesrepublik und wenn er dann tagsüber arbeiten ist, bin ich halt auch bei meiner Tante und der kommt dann am Abend zurück. Ja. Und wenn mein Onkel arbeiten ist, gucken wir die ganze Zeit Fernsehen oder kümmern uns zusammen ums Kind oder machen andere Sachen. Und letztens, also da sind halt jetzt bis jetzt am Wochenende wieder was passiert. Also das andere... Ach, es ist schon was zwischen euch passiert? Ja. Und Was denn? Also wir haben Fernsehen geguckt und das Kind hat schon geschlafen und da haben wir gekuschelt und sie hat mich geküsst. Oh, das ist natürlich dann schon... Ja. Da ist das Tabu ja gebrochen. Ja, und am Wochenende... das Problem ist halt auch, dass ich auch noch eine Freundin habe. Ach, das auch noch? Ja, und am Wochenende jetzt hat sie mich gebadet, quasi. Deine Tante hat dich gebadet? Ja. Und dann hat sie mir halt dahin gepackt. Was ist das denn für eine komische Geschichte? Deine Tante badet dich? Ja, da war halt zuerst das Baby dran und dann irgendwie ist das halt passiert. Keine Ahnung. Ach so, nach dem Motto, ach, ich könnte ja auch mal in die Badewanne steigen. So nach dem Motto. Ja, so ungefähr. Also das Problem ist halt, ich weiß ja nicht, also es gibt da mehrere Sachen, wo ich mir Sorgen drum mache. Ja. Kurze Zwischenfrage, bevor du die Sorgen schilderst. Sie hat dich an der entsprechenden Stelle dann gebadet und gewaschen? Ja. Und ist da noch mehr passiert? Also, ist ja nicht, ich hatte nur einfach eine Erektion, aber das war's nicht. war es dann erstmal. Okay, so, deine Sorgen sind? Also erstmal, mein Onkel, also ich weiß erstmal nicht, was meine Tante jetzt von mir möchte. Ich glaube schon, dass ich mir was mit ihr vorstellen könnte. Sie ist ja auch nicht irgendwie viel älter oder so als ich. Hm. Nur, die ist ja jetzt erst seit einem Jahr mit meinem Onkel verheiratet. Ja. Und ich glaube nicht, dass der das jetzt so, ja, dass ihn das irgendwie freuen würde. Davon gehe ich auch mal aus, dass er nicht gerade sehr begeistert ist. Nee. Übrigens, kennst du sie, hast du sie früher auch schon gekannt, bevor die beiden verheiratet waren? Nein. Nein. Nein. Und, ja. Ja. Ich weiß halt erstmal nicht, was meine Tante von mir jetzt möchte. Also, mhm. Das sind ja schon, also, ich weiß nicht, wieso sie, also, die geht ja auch auf mich an. Ja, ja. Und die andere Sache ist halt, dass meine Freundin, also, ich glaube, bei der, dass sie, also ich glaube, dass sie lesbisch sein könnte. Also nicht, dass du mich falsch verstehst oder so. Ich habe nichts gegen Lesben. Ich finde ja auch, dass Schwule und Lesben und Homosexuelle also gleichgestellt sind. Nur wir sind halt zusammen und ich bin ja nicht dann schwul. Passt das nicht mehr so genau, wenn sie denn lesbisch würde. Aber das ist jetzt erstmal ein anderes Problem. Ja. Okay, ich mag, dass du in deiner Beziehung auch nicht so zufrieden bist. Weil das nicht so läuft, wie es gerne. Diese Verbindung zwischen deiner Tante und deinem Onkel, ist das eine Liebesheirat oder eine arrangierte Heirat? Also, das ist schon eine Liebesheirat. Und du bist dann natürlich verwandt. Das habe ich nicht mitbekommen, dass die irgendwie andere Sachen da. Woher kommt deine Familie? Ich gehe mal davon aus, aufgrund deines Namens, dass du einen Ursprung in einem anderen Land hast. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also aus der Türkei. Aus der Türkei, ja. Ja. So. Das ist natürlich jetzt eine Sache, in die du dich da reingefahren hast. Ich vermute mal, dass natürlich das ganze Familiengefüge zusammenbricht, wenn du das weitermachst. Ja, das Wenn ihr stimmt. Das weitermacht. Ja, natürlich. Große Frage ist für mich, Tanach, was empfindest du für sie? Also, viel. Als ich damals, ist jetzt vor 2 Jahren gewesen, mit meiner Freundin zusammengekommen bin, hatte ich halt starke Gefühle für sie und so. Für die Freundin? Also da ging es nicht nur um Sex, da ging es nicht nur um sowas. Ja. Aber jetzt mit meiner Tante ist das wirklich viel, viel mehr als Verstehe. Das ihr mit könnt, meiner Freundin. Ja. Ihr könnt euch gut unterhalten. Wir können auch stundenlang von dem Fernseher sitzen, ob wir jetzt, also meine Tante kommt ja auch aus der Türkei, und ob wir jetzt da Musikantenstadel gucken oder... Ihr guckt Musikantenstadel? Das haben wir an einem Morgen gemacht. Oder Tatort oder andere türkische Serien, das ist egal. Oder ob wir gar nichts gucken, wir haben immer was, womit wir uns beschäftigen. Hm. Und mit meiner Freundin streite ich mich nur noch in letzter Zeit. Ja. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass du aus lauter Frust, dass es in deiner Beziehung nicht läuft, dann dich in die Arme deiner Tante flüchtest. Mir fällt das so ein bisschen schwer, oder fällt es dir nicht schwer, das Wort Tante zu benutzen, wo die mal gerade 4 Jahre älter ist als du? Also, das war wirklich auch ein Problem, als mein Onkel sie geheiratet hat. Hm. Da war das schon schwierig, da musste ich erstmal drüber nachdenken. Also, aber du sagst tatsächlich Tante zu ihr? Ja, weil das ist ja meine Tante. Weil das so üblich ist bei euch. Na gut, aber man könnte auch sagen, ihr seid altersmäßig nicht weit auseinander, da sagt man einfach den Vornamen. Aber dem ist nicht so. Also, ja, mittlerweile nenne ich sie auch beim Vornamen. Ach so. Klar, aber das ist jetzt erst seit kurzem. Also Tanach, da ist eine junge Familie. Die haben ein Kind zusammen. Ja. Wie schätzt du denn deren Verhältnis zwischen, wie ist denn die Verbindung? Wie sind die Gefühle? Wie ist die Liebe zwischen den beiden? Zwischen meinem Onkel und meiner Tante? Ja. Ja, also ich denke schon, also wir haben ganz viele interessante Fotos halt auch überall so von der Hochzeit und so. Hast du den Eindruck, dass die eigentlich so ganz glücklich sind oder nicht? Auf jeden Fall waren die halt glücklich. So, und jetzt... Spricht sie darüber? Sagt sie was darüber? Ja, also wir reden oft darüber. Hm. Die Familie, also das ist auch ein Thema, die Familie... Von meinem Onkel jetzt, von meinem Vater, die scheint irgendwie meine Tante zu mobben, weil die jetzt nicht immer bei ihr putzen möchte und so weiter. Ah, verstehe. Und meine Tante streitet dann halt was mit meinem Onkel, wenn der von der Arbeit zurück ist. Aber du, ich verstehe, da ist eine ganze Menge nicht, da ist eine ganze Menge im Argen. Aber du kannst es ja nur gut verstehen. Du bist 19 Jahre alt, du kennst deine Familie, du kennst die Traditionen der Familie. Das wäre doch wie eine Bombe, wird das doch einschlagen, wenn du mit dieser jungen Frau, mit deiner Tante etwas anfangen würdest. Da wird doch alles kaputt gehen, oder? Also ich habe da letztens mit einem Freund gesprochen, der heißt Marius, und der hat mir halt gesagt, also weil wir sind halt echt gut befreundet, und der hat mir halt gesagt, wenn wir irgendwie zusammenkommen würden, würde er mich auch, also so ein, ja, das klingt jetzt total, aber also der würde mich da auch in Schutz nehmen oder beschützen oder so. Also, ich glaube aber nicht, also das wäre natürlich. Es wäre schlimm, also ich, alles. Ja, aber ja. Ja, nicht gut. Das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen, weißt du, meine Intuition ist, dass ich dir eigentlich sagen möchte, lass die Finger davon. Hm. Ich, sicher, man kann sagen, wenn die Liebe so groß ist und sie so eingeschlagen hat, dann kann man, kann niemand sie aufhalten. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass man das noch aufhalten kann. Weil du unglücklich mit deiner Freundin bist, weil du diese Tante natürlich wahrscheinlich auch nett und attraktiv findest und hast dich jetzt auch so ein bisschen da reingesteigert. Vielleicht ist jetzt noch ein Moment, wo du sagen kannst, Schluss aus, ich bin 19 Jahre alt, mir steht die Welt offen, ich finde tausend andere tolle Mädels. Ja. Ich sprenge nicht die ganze Familie auf, und da die wiederum deren kleine Familie, die haben gerade ein Kind bekommen, und gehe einfach diesen wahnsinnigen, dieser Katastrophe aus dem Weg, die du da verursachen würdest. Aber die Frage, also was, ich verstehe halt nicht, wieso sie auch. Ja, wahrscheinlich so. Auch aus irgendeiner Frustration, vielleicht ist sie wirklich auch nicht glücklich damit, und vielleicht findet sie dich auch ganz schnuckelig und du bist süß und du bist nett zu ihr und sie sitzt alleine zu Hause den ganzen Tag, dass sie dann darauf eingeht. Aber um sie geht es gar nicht, es geht um dich, wie du dich klug verhältst. Ich will dir mal so sagen, das kannst nicht letztendlich nur du entscheiden. Wenn es nicht die ganz große Liebe in dir ist, dass alles in dir in Flammen steht und du nur diese Frau willst und nur diese Frau, wenn das nicht der Fall ist, lass die Finger davon. Geh weg. Also soll ich auch nicht mehr zu ihr gehen? Würde ich nicht machen. Wozu? Das bringt euch nur in Konflikte. Geh erstmal eine ganze Weile gar nicht mehr hin. Ja? Ja, ich kann dir nicht in dein Herz gucken, wie stark das ist. Ich sag nur, wenn es nicht unglaublich stark ist, dann geh weg. Es ist für dein Leben, glaube ich, besser. Und bring erstmal deine Beziehung in Ordnung. Trenn dich von deiner Freundin, wenn du mit der unglücklich bist. Ja, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt wirklich lesbisch ist. Ist doch egal. Wenn es zwischen euch nicht funktioniert, dann musst du mit der erstmal klar Schiff machen. Das ist sowieso das Wichtigste, finde ich, dass du erstmal da deine Energien reinlegen musst. So, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg, Tanner. Aber ich hab dir die Richtung gesagt, was ich denke. Lass die Finger davon, wenn es nicht zu stark ist, kümmere dich erstmal um deine Beziehung. Und wenn du unglücklich bist in deiner Beziehung, dann trenne dich von deiner Freundin. Mach da klare Verhältnisse. Ja. Aber ich sollte hier nicht jetzt, wenn ich mich jetzt von meiner Freundin irgendwie trenne, sollte ich jetzt nicht sagen, hier wegen meiner Tante, sondern weil bei uns das. Genau. So sehe ich es auch. Ja. Und so ist es ja auch hauptsächlich erstmal. Ja. So, mein Lieber. Dann wünsche ich dir eine gute Entscheidung. Die musst du alleine fällen. Die kann dir keiner abnehmen. Danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Alles Gute, Tana. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt, kostenfrei. Oder ihr meldet uns domian@wdr.de. Hier ist Sabrina, und Sabrina ist 26. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, Sabrina. Und zwar geht es sich darum, meine Schwester, die ist 24, hat von drei verschiedenen Männern hat die ein Kind, hat auch alle drei Kinder abgegeben, damit sie jetzt einen Platz hat für ein neues Kind, weil die ist mit meinem Schwager seit dem 4. Dezember 2009 zusammen. Das ist ja eine krasse Geschichte. Die ist erst 24, hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern. Richtig. Und hat alle abgegeben. Die sind jetzt im Heim oder wo? Ja, das erste Kind ist bei Pflegeeltern. Das zweite Kind ist bei ihrer noch Schwiegermutter. Und das dritte Kind hat sie am 12. April hat sie das ins Heim gebracht, weil sie jetzt Platz braucht für das neue Kind. Das ist ja unfassbar. Hat die überhaupt keine Verantwortung? Nein, hat die nicht. Also Verstand hat die auch nicht. Wenn du mit ihr darüber sprichst, über diesen Fall, wie äußert sie sich denn? Kinder sind ja nicht irgendwie irgendwas, irgendwelche Gegenstände, die man mal verteilt, wenn man keinen Platz mehr hat. Ja, wir haben alle mit ihr darüber gesprochen, die ganze Familie, und die meint einfach nur, das Kind wäre aggressiv gewesen, deswegen hat sie es auch erstmal abgegeben in Behandlung. Nur, ich sag mal so, ich habe das öfters mitgekriegt, wie sie das Kind geschlagen hat, sei es Fußtritte oder ein Schlag auf den Hinterkopf oder sonstiges, und da habe ich öfters zu ihr gesagt, das kann das einfach nicht sein. Wie alt ist denn das Kind? 4 Jahre. Du hast gesehen, wie deine Schwester dieses 4-jährige Kind mit Fußtritten geschlagen oder malträtiert hat? Ja. Das ist ein Fall fürs Jugendamt, finde ich. Ja, richtig. Und es wurde auch das Jugendamt informiert, nur wer es war, das wissen wir leider nicht, weil es anonym gewesen ist. Und sie vermutet jetzt, dass das unser Vater gewesen ist, aufgrund dessen, weil er sich von seiner Frau getrennt hat. Und er wollte ihr jetzt damit eine reinwirken. Nur ich finde das echt... Aber dann kann man ja froh sein, dass das Kind von deiner Schwester weg ist. Ja, auf einer Seite ja, aber... Dann hat es wahrscheinlich ein besseres... Einfach schon heftig, ne? Ja, also natürlich, ja, aber wahrscheinlich hat das Kind ja ein besseres Leben irgendwo anders als dann bei deiner Schwester, wenn die so mit ihren Kindern umgeht. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt hat sie einen neuen Partner und will auch wieder schwanger werden von dem. Sie ist mit meinem, also mit ihrem Schwager zusammen und ist schwanger. Mit ihrem Schwager? Mit meinem noch Ehemann, genau. Ach so. Mhm. Es wird ja immer doller. Ja, ich bin am 24.07.2009 heiraten gegangen. Ja. Und am 4.12.2009 haben sie schon im Bett gelegen. Das ist ja unfassbar. Mhm. Was sind das für Verhältnisse? Ja, deswegen sage ich ja, also, und ich habe ihr auch öfters gesagt, sie sollen mal zu einer Behandlung gehen, zum Psychologen gehen. Auch ihr Ehemann, die ist ja selber seit fast 5 Jahren verheiratet. Und dem Ehemann hat oft gesagt, komm, wir gehen zu einer Eheberatung, komm, wir gehen zum Psychologen, weil die lügt auch das Blaue vom Himmel. Und welcher Ehemann hat ist jetzt, verstehe ich jetzt nicht, wer ist seit 5 Jahren verheiratet? Meine Schwester ist auch seit 5 Jahren verheiratet und die hat sich auch getrennt. Und ja, weil sie jetzt... Das ist eine komplizierte Geschichte, ne? Da sind schick, ne? 3 Kinder, verschiedene Männer, Heirat, dann kommst du ins Spiel. Jetzt ist deine Schwester mit deinem Mann zusammen, mit dem du auch noch gar nicht lange verheiratet bist. Nein, ich bin 3 Monate verheiratet gewesen. Ja, genau. Aber ihr habt euch jetzt radikal getrennt. Du hast dich von dem getrennt. Richtig. Ja. Aber da muss für dich ja auch eine Welt zusammengebrochen sein. Deine Schwester hat dich hintergangen und dein Mann hat dich hintergangen. Ja. Wie gehst du denn damit um? Das muss doch für dich ganz schlimm sein. Nee, also... war so gut, die erste Zeit, die war schlimm gewesen, aber ich habe es dann nachher verkraftet, weil ich die ganze Familie hinter mir stehen gehabt habe. Mhm. Und also ich bin da auch drüber hinweg. Ich habe nur noch Hass. Also wenn ich die sehe, dann sehe ich nur noch ein rotes Tuch, ekel mich davor. Und ihr habt gar keinen Kontakt mehr miteinander? Nein, nur noch über dem Anwalt. Also du mit deinem Mann? Richtig. Mhm. Wohnen die schon zusammen jetzt? Ja, seit dem 4. Dezember. Seit dem 4. Dezember schon? Mhm. In einer Wohnung? Hm. Richtig. Und ist diese Wohnung in deiner Nähe? Nein, ich wohne 385 Kilometer entfernt. Ah, das ist gut. Das ist gut, dass ihr euch nicht auf der Straße begegnet, zufällig. Richtig. Irgendwo. Also, ist das eine Situation, wo du gar nichts machen kannst? Nein. Auch was, dass die ganze Familie kann dagegen nichts machen. Sogar der Ehemann von ihr hat es versucht, irgendwas da zu machen, aufgrund dessen, weil das ja nicht der leibliche Vater ist. Und er hat aber die Vaterschaft anerkannt und ihm wurde sofort mit sofortiger Wirkung das Sorgerecht entzogen. Und das finde ich auch, also sehr kompliziert, das alles zu verstehen. Da ist dann noch ein Ehemann, der ist aber nicht der leibliche Vater von dem Kind, aber der Vater von dem anderen Kind. Aber egal, wir haben schon kapiert, dass es da hoch hergeht bei der Schwester. Ja, sie fühlt sich aber stolz damit und sie fühlt sich auch im Recht damit, weil sie hat es im Internet, überall hat sie es rumgeschrieben. Und ich verstehe das nicht, warum, wie man so eiskalt sein kann. Also... Aber jetzt letztendlich bleibt dir als Schwester, wie viele Geschwister seid ihr eigentlich? Wir sind insgesamt 7. 7. Und alle anderen stehen auf deiner Seite? Ja. Ah ja. Und die Eltern auch? Die Eltern auch, natürlich. Also sie ist das schwarze Schaf der Familie? Genau. Haben sich die anderen auch distanziert von ihr? Alle. Alle? Alle. Das ist ja auch hart letztendlich und traurig, ne? Dass dann ein Kind so aus der Reihe schlägt. Zumal ich war ja von Anfang an von der Geburt dabei gewesen, also von der ganzen Schwangerschaft über bis zum Ende der Geburt war ich ja dabei gewesen. Von dem letzten Kind? Von dem letzten Kind, ja. Mhm. Letztendlich, Sabrina, kannst du ja gar nichts anderes tun, als das, was du jetzt schon tust, nämlich dich wirklich komplett von dieser Frau entfernen. Denn jeder Kontakt bedeutet neue Probleme und Schmerzen für dich. Richtig. Du kannst ich bin ja gesundheitlich auch nicht gerade auf deinen Stand, ne? Was hast du? Ich sollte normalerweise seit 3 Monaten schon ins Krankenhaus und mir die Gallenblase entfernen lassen, weil die kurz vorm Platzen steht. Mhm. Ja, ich meine, in dir wabert ja jetzt noch der Zorn und die Traurigkeit, dass deine Ehe kaputt ist. Kann man ja auch verstehen. Nee, also traurig bin ich nicht darüber, weil es hätte sowieso nicht lang gehalten. Und es war halt mein Fehler, dass ich nach 2,5 Jahren mit ihm heiraten gegangen bin. Also das war mein größter Fehler. Mhm. Aber ihr habt keine Kinder? Nein, um Gottes Willen. Gott sei Dank, das wäre interessant. Gott sei Dank. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass da schon länger was gelaufen ist? Ja. Auch ja. Das noch? Ja. Auch schon vor der Eheschließung? Ja. Ach. Nur ich habe es nicht gemerkt. Und mein Schwager hat es halt auch nicht gemerkt. Und ja. Das ist ja heftig. Ja, ziemlich heftig. Also da lief schon länger was zwischen den beiden, nur die haben es halt so getan. Die haben es verheimlicht oder sie haben es nicht richtig gezeigt, aber wohnte denn zu der Zeit deine Schwester auch so weit entfernt schon? Nein, da wohnten wir nur 30 Kilometer auseinander. Ach so, also war das dann ein leichtes Spiel, dass die sich öfters mal treffen konnten und so weiter. Richtig. Ja. Hast du mich angerufen, um mir einfach mal so diese krasse Geschichte zu erzählen? Ja, aufgrund dessen, weil ich kann das einfach nicht verstehen. Frauen, die gerne Kinder kriegen möchten, die dürfen keine kriegen oder können keine kriegen. Mhm. Und die kriegt eins nach dem anderen. Mhm. Und gibt sie wieder weg. Gibt sie wieder weg. Und behandelt die Kinder schlecht. Ja, sehr schlecht, verdammt schlecht. So ist es leider und so ist es leider traurigerweise so. Und da kann man nichts unternehmen. Man kann wirklich nichts. Man kann ja keinem Menschen verbieten, Kinder zu bekommen. Obwohl man es in so einem Fall gerne täte, ne? Mal so ganz spontan empfunden. Ja. Kann man natürlich nicht machen, aber so vom Gefühl her, ja. Ja, Sabrina, traurige Geschichte. Wie gesagt, man kann froh sein, dass die Kinder von der weg sind, in der Hoffnung, dass sie es bei Pflegeeltern oder in irgendeiner Einrichtung besser haben. Ja. Und du rede einfach nie wieder mit dieser Frau. Nee, um Gottes Willen. Ja. Also, die ist weg. Ja, also die könnte auch vor mir liegen sein, könnte am Sterben sein, da würde ich noch draufspucken und lachen, ganz ehrlich. Die, also, die kommt auch nicht zu irgendwelchen Familiengeburtstagen. Nee, gar nicht. Die ist ganz außen vor. Mhm. Dann wünsche ich dir, dass du dich wieder berappelst und vor allen Dingen werd gesund, geh ins Krankenhaus. Ja. Und sei skeptisch mit den Kerlen demnächst. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Liebe Sabrina, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und um 1.22 Uhr geht's weiter mit der Jenny und Jenny ist 25. Guten Morgen, Jenny. Hallo? Jenny? Höre ich nicht? Hm. Ja, da ist Jenny. Hallo, ja. Jenny. Ja, ja, ja. Jetzt. Hallo. Ich habe mich hier verdrückt. Jenny, ja. 25 stimmt, ne? Ja, richtig. Ja. Und was geht's bei dir? Es geht darum, also ich habe einen Freund, der ist Ausländer und Türke und ist sehr eifersüchtig. Ich bin jetzt seit 5 Jahren mit ihm zusammen. Mhm. Ich habe eine Tochter, sie ist aber nicht von ihm. Gott sei Dank, sie ist 6 im Januar geboren. Und wohnt die bei euch, die Tochter? Ja, die wohnt bei mir. Und ich bin damals weg von ihrem Vater, weil er halt auch getrunken hatte und sein Leben nicht im Griff hatte halt. Aber mit deinem türkischen Freund wohnst du zusammen? Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist meine Wohnung. Und nee, ich habe nie einen Schlüssel gegeben. Mhm. Und weil ich war froh, endlich. Also meine Wohnung habe ich jetzt seit 4,5 Jahren. Mhm. Ich war froh, dass ich endlich mein Reich hatte. Mhm. Und so. Ich weiß auch nicht, das habe ich nicht gemacht, Gott sei Dank. Das war klug, ne? Ja, meine Mutter hat mich auch gewarnt, halt, wo ich wieder hier hinkam. Die hat mich aufgenommen und wo ich mir hier dann eine Wohnung gesucht hatte mit meinem Kind. Und so, jetzt sagst du mir, du bist seit 5 Jahren mit dem Freund zusammen und der ist tierisch eifersüchtig. Ist das ein großes Problem für dich? Ja, weil ich kann gar nichts unternehmen, mit Freunden weggehen oder so, wenn dann halt mit ihm zusammen. Und wenn dann kommt auch irgendwas von ihm halt, wo ich gar nicht weiß, was er meint, dass er irgendwie eifersüchtig ist auf irgendwen in der Diskothek. Ich weiß in dem Moment gar nicht, wovon er redet, weil ich freue mich dann so, dass ich mal raus kann. Mhm. Und also selbst wenn du mit ihm zusammen bist, lässt er dir keine Ruhe? Und sagt, guck nicht dahin oder der hat dich angeguckt. Zum Beispiel beim Einkaufen, ganz blöd so. Da, wenn dann zum Beispiel jetzt welche mit Oberkörper freikommen würden, dann dürfte ich schon gar nicht so dahin schauen in die Richtung zum Beispiel. Wie ist das denn in den 4 Wänden? Ist er da, verhält er sich dir gegenüber normal oder gibt es da auch krassere Dinge? Ja, ich bin total respektlos in meiner Wohnung, schreit er rum. Und ich meine, die schmeißen mich raus. Und das, bitte? Der denkt hier, die schmeißen, also ich sage ihm immer, die schmeißen mich raus, ne? Wenn er hier rumschreit. So, und er schreit ja, rum, er ist respektlos. Schlägt er dich ja, auch? Ja. Er schlägt dich auch? Ja. Wie oft kommt das vor? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich muss mich zusammenreißen. Ich frag einfach und du gibst mir Antworten und dann schaffen wir beide. Schaffen wir beide das schon. Wie oft schlägt er dich? Also jetzt gestern hatten wir einen Streit und hat er die Fernbedienung kaputt gemacht, ganz vor meinen Augen und kam immer näher, aber er hat mich nicht geschlagen. Meine Tochter kam diesmal, hat laut rumgeschrien, seinen Namen gerufen und geh jetzt endlich so, war das noch nie so krass. Sonst hatte ich schon mal ein blaues Auge. Wie oft kommt das denn vor so im Monat? Einmal im Monat. Und dann schlägt er sehr heftig zu? Ja, das ist stark. Ins Gesicht? Ja. Blaue Augen? Hatte ich einmal. Schon mal gebrochene Nase oder irgend sowas? Nee, aber eine Rückenprellung hatte ich gehabt. Das war, ich hatte ein paar Stichpunkte gemacht, weil wir sind 5 Jahre zusammen. Das eigentlich, ich muss sagen, ich hatte mich damals von dem Vater getrennt und ich hing wirklich an ihm. Das war so meine erste Liebe. Ja. Von dem Vater ins Kind. Ja. Und wir haben viel durchgemacht, viel Scheiße gebaut, auch mit Drohung und so. Ich hatte auch dann Probleme zu Hause gehabt und aber er hatte mich anders geliebt. Der war nicht so. Also es war anders. Und aber ich konnte hinterher nicht mehr, weil er hat sein Leben nicht in den Griff gekriegt. Ich meine, ich okay, lass uns über die jetzige, jetzige Beziehung sprechen. Lass mich noch was fragen. Wenn er so ausfallend geworden ist, wenn er dich beschimpft, wenn er dich sogar geschlagen hat, was einmal im Monat ungefähr vorkommt, wie verhält er sich hinterher? Ist er reuig und entschuldigt er sich? Ja, tut mir leid, sagt er. Das war's. Irgendwie. Dann. Ja. Und dann, was hast du denn? Ja, sehen wir uns morgen. Dann würde ich sage ich, nee, ja, was, warum? Aber ich möchte ihn am Essen gar nicht mehr sehen. Bitte? Ich möchte ihn gar nicht mehr sehen. Ich möchte es beenden. Schon seit einem Jahr möchte ich es nicht mehr. Schlägt er dich auch oder beschimpft er dich auch in Anwesenheit deines Kindes? Ja. Ja. Das Kind ist 6 Jahre alt. Ja. Meine Tochter. Und im Prinzip möchtest du von dem Mann weg. Ja. Da sind keine Gefühle mehr. Ja, aber wohin soll ich? Ich bin hier hingezogen zu meiner Family und vorher habe ich weiter weg gewohnt, aber immerhin, meine Mutter hat mir in dem Moment geholfen. Die war eigentlich nie so richtig für mich da. Wir haben uns nie so gut verstanden und so in der Jugend. Aber okay, aber du wohnst halt in der Nähe von deiner Familie und du hast eine eigene Wohnung. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Und ich habe meine Ausbildung gemacht in der Zeit, wo die Kleine in den Kindergarten gekommen ist mit 3. Ich habe mal am Arbeitsamt angerufen und ich habe hier direkt 10 Minuten vor meiner Wohnung habe ich eine Ausbildung gemacht. Und abgeschlossen auch? Ja, und ich arbeite immer noch da. Und was ist das für eine Ausbildung? Das ist eine Verkäuferin. Ja, also ja, und ich habe das gemacht, weil ich keine Lust habe, erstens für so wenig immer zu putzen oder wie und für mein Kind, damit ich ein Vorbild bin. Überhaupt so optimal. Ich verstehe. Ich verstehe. Er macht mir alles großen Respekt. Du hast, obwohl ein Kind hat. Aber kaputt. Du er sagt, ja, lass mich mal. Ohne ihn hätte ich nie was geschafft, aber. Okay. Lass mich mal einfach ein paar Sachen zusammenfassen. Du bist eine Frau, die weiß, was sie will. Du hast ich war auch fertig. Lass mich mal einfach zusammenfassen. Du hast ein Kind, du ziehst ein Kind groß, du hast eine eigene Wohnung und du hast eine Ausbildung abgeschlossen. Ja. So, das will ich erstmal festhalten, dass das eine ganz tolle Leistung ist. Da muss man sich erstmal Respekt vor haben. So, und der Kerl macht dir das Leben so schwer. Ich habe mich gefühlt vor ein paar Monaten, wo ich noch zur Schule ging. Ich habe die jetzt, letztes Jahr im Sommer habe ich die abgeschlossen. So. Und ehrlich gesagt, wo ich noch zur Schule ging, habe ich meinen Ex sogar wieder getroffen, der Vater von meiner Tochter, den ich 2 Jahre nicht gesehen hatte. Und auf einmal wohnte der direkt nur ein paar Häuser weiter von meiner alten Überbetriebsche von ihr. Ja, ist das, und das war voll. Lass uns das erstmal wurscht. Lass uns mal über den über deinen jetzigen Freund. Ich hatte ja einen Grund, eifersüchtig zu sein, damals schon, wenn wir zusammenkamen halt. Es war so blöd, ich kam ins Krankenhaus, direkt an meinem Geburtstag hatte ich eine Zyste am Eierstock, die war entzündet. Auf einmal in der Nacht war mir schlecht und heiß am Krankenwagen und da hatte ich auch den Patrick angerufen. Ja, und dann auf jeden Fall kam der und Jenny, ich wäre mit jedem... Lass uns mal über die Situation jetzt reden. Ja. Warum trennst du dich nicht von ihm? Ich sag doch, ich möchte Schluss machen. Aber? Akzeptiert er nicht. Dann kannst du nirgendwo mehr hingehen. Das heißt, er droht dir. Deine Freunde, ja. Das heißt, du hast Angst, wenn du Schluss machst, hast du Angst. Oh, ja. Du hast Angst, dass er dir was antut. Weil er hat Brüder und der eine ist auch im Gefängnis wegen Mord, Doppelmord da in seinem Land. Verstehe. Hast du Angst um dein Kind auch? Ja, also am Anfang hat er auch schon mal die angeschrien, wo wir zusammenkamen, weil Kinder weinen nachts, wollen nicht pennen, ich weiß auch nicht warum, aber dann wollte die Schlange über dem Bett, ich habe die geschützt, ich habe mich über die getan. Also, das heißt im Klartext, wenn du jetzt richtig sagst zu dem Kerl, ich will mit dir nicht mehr zusammen sein, hast du Angst um Leib und Leben? Ja. Ich glaube, es ruft in mein Handy klingelt die ganze Zeit, wenn ich nicht rangehe. Ich habe es nicht verstanden. Was hast du gesagt? Mein Handy klingelt die ganze Zeit, wenn ich nicht rangehe. Ja. Nachrichten, diverse Bedrohungen. Ja. Dann löscht er die. Der guckt alles nach, alles durchsucht er, das kann ich mehr. Wenn du dich in deiner Not an die Polizei wenden würdest? Ja, dann gibt's da noch so ein kleines Problem. Und ich rauche mir abends einen Hund, ne? Und das ist ja auch nicht ganz so schlimm, ab und zu mal. Und er macht auch nicht so... hat auch nicht so eine reine Weste und er hält das aber gegen mich. Aber ich schaffe noch mein Leben selber in die Hand zu nehmen, Wege zu erledigen. Das heißt, er würde dich erpressen wollen, oder was? Ja, aber ich meine, es war schon mal eine vom Jugendamt hier, weil die gehört hatte, dass Beschwerde war, weil es so laut war. Jenny, du bist in einer großen... Nur der Typ, der... Jenny, lass mich mal ausreden. Lass mich mal ausreden. Ja. Ich merke, dass du in großer Not bist und dass du auch in großer Angst bist. Und ich finde, dass du was unternehmen musst und ich finde, dass man dir auch helfen sollte und muss. Das werden wir jetzt im Hintergrund machen und nicht hier in aller Öffentlichkeit, um auch dich zu schützen, was du jetzt demnächst tun solltest und tun könntest. Ja? Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Okay. Ich sag dir nur, wir werden jetzt alles das tun, was wir tun können und dir mit Rat zur Seite zu stehen. Und da musst du es tun. Die Perspektive ist, du musst weg von dem Mann. Das ist ganz klar. Ja. Wie das alles geht, das beraten wir jetzt im Hintergrund. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Ja. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir und deinem Kind. Danke. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Ingeborg und Ingeborg ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Ingeborg. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ingeborg. Was ist dein Thema? Ich habe am Donnerstag schon mal angerufen. Ah, ich weiß. Ingeborg, du warst die Anruferin, die etwas sehr Schweres vor sich hatte. Genau. Nämlich wir haben am Donnerstag telefoniert. Richtig. Und am Freitag stand an, dass du in die Klinik gehst und die Maschinen deines schwerkranken Mannes abstellen solltest. Ich sollte sagen, dass sie abgestellt werden. Ja. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung für die Leute, auch die das nicht gehört haben, unser Gespräch am Donnerstag. Beschreib nur mal kurz die Situation deines Mannes bis zum Donnerstag. Am Montag ist mein Mann ins Krankenhaus gekommen mit der Annahme, dass er Parkinson hat. Mhm. Er wurde dann im Krankenhaus aufgenommen und am Dienstag habe ich ihn besucht, habe ihn abends dann frohen Mutes verlassen und bin am Mittwochmorgen angerufen worden, ich soll doch bitte gleich ins Krankenhaus kommen. Hm. Ich habe dann meinen Mann nur noch im Koma vorgefunden, ja, der mittlerweile aber schon einmal wiederbelebt worden ist. Und dann hatte man mir erklärt, dass mir und der Familie, hatte, die ich dann auch mitgebracht habe, weil ich mir das auch alleine gar nicht mehr zugetraut habe, hatte man uns dann erklärt, dass mein Mann eine Krankheit hat, die heißt ALS. Mhm. Und das ist eine Krankheit, die die Atemwege lähmt und die Nerven zerstört. Eigentlich eine Krankheit, die langsam voranschreitet. Ja, man sagt ungefähr 2 Jahre. Mhm. Bis das also richtig akut ist. Und wir haben aber nicht gewusst, dass mein Mann diese Krankheit schon 1,5 Jahre hatte. Ah ja. Mhm. Und haben also mit dem Bewusstsein gelebt, mein Mann hat eine Krankheit, die altersbedingt ist oder die, sage ich jetzt mal, irgendwelche anderen Ursachen hat. Aber auf keinen Mensch hat an so eine Krankheit gedacht, von der ich auch noch nie vorher gehört hatte. So, dann ging es ihm plötzlich ganz schlecht. Dann ging es ihm plötzlich ganz schlecht. Also ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann haben wir eben gesehen, dass es ihm ganz schlecht ging. Er lag in einem künstlichen Koma, ne? So ist es. Mhm. Und er war beatmet durch, also künstlich, er lag an so einer Atemmaschine, also die ihr für ihn geatmet hat. Mhm. Und dann hat mir der Arzt gesagt, also Sie müssen jetzt nach Hause fahren oder beziehungsweise müssen sich überlegen, dass Sie für Ihren Mann entscheiden müssen, ob wir diese Atemmaschine abstellen oder nicht. Mhm. Weil man ihn am nächsten Tag aus dem künstlichen Koma herausholen wollte? Genau. Und man hat mir dann gesagt, es könnte dann sein, dass unter diesen Umständen er dann sofort verstirbt und er ja praktisch ohne die Atemhilfe nicht überleben würde. Mhm. So, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann mit dir telefoniert, weil ich einfach mit diesen Gedanken nicht klarkam, dass ich da sowas wie Gott spielen sollte, plötzlich Herr über Leben und Tod bin und vielleicht eine Entscheidung treffe, die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte, die ich nie wieder zurücknehmen kann oder so. Was ist jetzt am Freitagmorgen dann in der Klinik passiert? Und es ist erstmal Folgendes passiert. Ich habe Freitagmorgen einen Anruf bekommen von einer Amtsperson, die mir dann eine Vollmacht erteilt hat per Telefon, also eine Eilvollmacht, weil sich das Krankenhaus an diese Institution gewendet hat und hat gesagt, ja, wir haben hier einen Patienten, der ist nicht mehr in der Lage zu entscheiden und da muss sofort eine Entscheidungshilfe her. Mhm. Hat man mir also mitgeteilt, ich sollte also jetzt ins Krankenhaus fahren und da wäre diese Vollmacht jetzt mittlerweile würde vorliegen, weil ich ja gesagt habe und ich sollte dann also hinfahren und habe ich dann auch gemacht und wie ich hinkam, hatte man, man sage ich jetzt mal, dadurch, dass man ihn am Tag vorher den Tubus, dann hat man ihm morgens in unserem Beisein den Tubus entfernt und hat dann nun gehofft und gewartet, dass er wach wird. Tubus heißt die künstliche Beatmung entfernt. Genau, und auch das ist so eine Unterstützung im Hals. Ja, genau. So. Und dann haben wir nun gewartet. Und ich habe mich dann neben seinem Bett häuslich eingerichtet, auf dem Stuhl, wie das denn so ist in so einem in so einer Intensivstation. Und haben wir nun alle gewartet. Und mittlerweile waren ja nun auch die Familie da. Und Darf ich kurz was fragen? Die Entfernung des Beatmungsgerätes hat man aber durchgeführt, nachdem du Ja gesagt hattest? Ja. Okay. Mhm. Und dann hat man ihm eine Atemmaske aufgesetzt und dann haben wir nun gewartet. Und man hatte uns gesagt, dass das Atemgift würde ansteigen, wenn er selbstständig anfängt zu atmen und wenn nicht, dann würde er sowieso gleich sterben. Aber man würde eben, dass das Atemgift ansteigt und das Atemgift war auch schon mal angestiegen am Mittwoch, weil und dadurch war er bei einem Wert von 130 war er dann schon klinisch tot gewesen und sie haben ihn ja wiedergeholt. Und das hatte man uns gesagt, also bei 130 spätestens würde mein Mann versterben, wenn das Atemgift diesen Wert erreicht hat. Ist er denn dann verstorben? Ja, mittlerweile ist er verstorben. Ist er an dem Freitag verstorben? Nein. Wann ist er verstorben? Gestern. Gestern. Mhm. Und er hat also auch böse gekämpft. Und was aber jetzt das Wichtigste eigentlich für mich ist, dass am Freitagmittag er mir plötzlich die Augen aufmachte, war voll bei Bewusstsein. Ach. Und konnte nur nicht sprechen. Er hatte dann eine Atemmaske auf, konnte sich also schwer verständlich machen. Das war ja die Situation, über die wir auch gesprochen hatten, dass es eventuell passieren könnte, dass er die Augen aufmacht und richtig. Und dann kam sofort der Arzt und hat ihm ganz klar und deutlich gesagt, was er für eine Krankheit hat und was er zu erwarten hat. Mhm. Der Arzt war sehr drastisch. Also ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich eine extrem unmenschliche Vorgehensweise? Es war so. Es war also. Da wacht jemand aus dem künstlichen Koma auf, weiß gar nicht, was mit ihm los ist, und dann steht ein Arzt da, sie haben die und die Krankheit und sie werden so und so sterben, was sollen wir mit ihnen machen? So war es aber, genau so war es. Das ist ja unfassbar. Und dann hat mein Mann mitgeteilt, durch die Möglichkeiten, die er hatte, er möchte, dass die Maschinen abgeschaltet werden. Glaubst du, dass das eine wirkliche... Ja, das glaube ich. Weil er hat später zu mir dann am Abend noch gesagt, wie wir beide dann alleine waren. Da konnte er sprechen? Ja, mehr oder weniger. Er konnte so krächzende, aber man konnte ihn verstehen. Also mit ganz nah am Mund das Ohr ging. Und dann hat er mir dann gesagt, ich werde sterben. Ne? Da habe ich gesagt, ja. Dann hat er mir noch das gesagt, was man sich zwischen Eheleuten sagt. Und dann hat er gesagt, scheiße, war zu früh. Dann ist er wieder weggekippt. Das waren seine letzten Worte? Das waren so seine letzten vernehmlichen Worte, ja. Und dann, was er mir persönlich noch gesagt hat, das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Nein, natürlich nicht. Und dann bin ich dann eingeschlafen. Ich habe dann von Freitag auf Samstag habe ich dann da geschlafen und habe die ganze Nacht seine Hand gehalten und habe so seinem Atem gehört, zugehört. Und Montag früh bin ich wach geworden dann und da hatten sie ihm schon Morphium gegeben. Und er war schon nicht mehr bei Bewusstsein. Und er hat dann, praktisch das so eine Schnappatmung, dass der Kopf immer hin und her flog, mehr oder weniger. Und das war den ganzen Tag so. Und wir haben alle gehofft, es würde sich noch mal was helfen, aber nichts. Und ich habe mir dann abends wieder meinen Platz eingeräumt, neben seinem Bett. Am Montag? Nein, am Samstagabend. Am Samstagabend, ja. Und habe dann nun, wir wussten alle nicht, was ist. Und irgendwann wurden dann die Familienmitglieder nach Hause geschickt, weil es war auch sehr unruhig dadurch, dass sie immer hin und her kamen und guckten und jeder wollte noch mal was sehen und hören und so. Und haben die Schwestern dann irgendwann gesagt, so, jetzt bitte alle weg, nur noch die Frau bleibt da. Und er hat sich wirklich sehr gequält, weil der Kreislauf war stabil und die Werte stiegen und stiegen und stiegen und das Herz pumpte und pumpte und wollte nicht aufhören. Und dann habe ich ihm irgendwann kurz vor 12 habe ich dann gesagt, also jetzt ist Schluss. Jetzt hörst du auf mich und verschwinde jetzt. Und dann ging es auf einmal. So um 12:30 ungefähr war es dann vorbei. Du bist aber auch eine taffe Frau, muss ich sagen. Ja. Mann. Ist das wirklich so? Oder ist es deine äußere... Das ist ja zumindest mein äußeres Bild. Also da gehört ja schon was zu. Dem eigenen Mann, der im Sterben liegt, zu sagen, du mach voran, du verschwinde endlich. Ja, weil ich ja gesehen habe, dass er es nicht ging. Und wie er sich quält. Ja, dann habe ich Fenster aufgemacht, dass die Seele raus konnte. Und dann bin ich auch sofort gegangen. Ich konnte da auch nicht mehr bleiben. Und Da glaubst du, dass die Seele... Auf jeden Fall, glaube ich hundertprozentig. Ich glaube auch, dass das jetzt bei mir ist. Dass mein Mann jetzt bei mir ist. Mhm. Also so die Seele, sein Wesen, das, was ihn ausmachte. Und das, was jetzt da verbrannt wird am Donnerstag, das ist nur noch die Hülle. Die Hülle, die Nervenzellen, das Kaputte, das, was keiner will. Das ist nicht dein Mann mehr. Nein. Das war auch dann in dem Augenblick nicht mehr, wie er seinen letzten Atemzug getan hat, war er das auch nicht mehr. Also, das heißt ja so, wie du es jetzt beschrieben hast, du hast eine Entscheidung getroffen, aber er auch. Ja, er hat sie für mich getroffen. Ja, aber er wusste, dass es mir so schwer fällt und darum ist er nochmal wach geworden. Das ist meine feste Überzeugung. Und damit kann ich leben. Aber du hattest ja vorab schon doch die Entscheidung. Da habe ich ja. Ne, bist du mit allem jetzt mit dir im Reinen gelaufen? Ja, bin ich. Ja. Sehr. Bist du traurig? Ja, sehr sogar. Und ich habe jetzt, im Moment lebe ich nur mit Medikamenten, damit ich das so einigermaßen überstehe, weil jetzt kommt ja noch das, was eben dann noch so kommt, Familie und Beerdigung und Trauerfeier und was weiß ich alles. Und das wird nochmal sehr schwer. Und ich glaube, das volle Bewusstsein, dass ich alleine bin, kommt mir eigentlich erst, wenn das vorbei ist. Das glaube ich auch, Wenn ich dann also sehe hier, ich habe nur noch hier meinen Hund, der atmet neben mir und niemand sonst mehr. Also ich muss nochmal sagen, ich finde es erstaunlich, wie geradlinig du damit umgehst. Ich beneide das, wenn man das kann. Du hast das ja sehr, sehr klug alles überlegt und sehr klar gesehen. Ich hatte ja meinem Mann nicht, das hätte ich ihm ja, diese Entscheidung ist aber auch von Liebe getragen. Ja, so habe ich das auch empfunden. Weil ich von rigoroser Liebe sogar. Ja, ich kann doch nicht meinem Mann zumuten, mit einem Luftröhrenschnitt zu leben und dann nur noch in Verbindung mit der Maschine, die ihn am Leben hält. Und im halben Jahr wäre er auch gestorben. Ich will dir was erzählen, Ingeborg. Aufgrund unseres Gespräches am Donnerstag haben wir viele Mails bekommen. Und da waren eine ganze Menge Zuschauer und Zuhörer darunter, die ganz erschüttert und empört waren, die sagten, da muss man etwas tun, man muss den Mann doch am Leben erhalten, man muss doch alles unternehmen, man darf doch nicht so schnell handeln und so schnell in das Leben bzw. das Leben beenden. Das stimmt nicht. Mein Mann war ein Mensch, der war voller Lebensfreude. Mhm. Wir haben dieses 1,5 Jahr geschenkt bekommen, dass wir nicht wussten, dass er so eine Krankheit hat. Mhm. Wir haben ganz normal gelebt. Das ist ein Geschenk, wirklich. Das war ein Geschenk. Ja, sehr. Wenn wir gewusst hätten, was er für eine Krankheit hat, hätten wir ganz anders gelebt. Ganz anders. So haben wir noch den Sommer noch in Urlaub verlebt und haben den ganzen Winter hier zu Hause schön gehabt und haben geplant schon den nächsten Urlaub fürs nächste Jahr. Mhm. Wir haben am Montag noch neue Schuhe gekauft. Wahnsinn. Und ich denke mir, dass es nur diese Woche gewesen ist. Der liebe Gott hat uns diese Gnade gewährt, mein Mann ein kurzes Leiden zu schenken. Mhm. Wenn ich den jetzt am Leben erhalten hätte und er hätte sich ein halbes Jahr lang im Bett aufgehalten, hätte nur noch an die Decke gucken können, hätte nicht mit mir sprechen können, weil er nicht mehr in der Lage gewesen wäre und wäre dann ganz, ganz jämmerlich gestorben, also, dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. Ich muss dir sagen, dass ich das voll und ganz respektiere und dass ich dein Handeln komplett richtig finde. Ja, ich finde das auch richtig. Was ich nur wirklich schockierend finde, ist das, was du gerade von dem Arzt erzählt hast. Das finde ich unfassbar. Gut, ich denke mir mal, auf so einer Intensivstation glaube ich, und das entschuldige ich auch damit, dass Ärzte unter einem anderen Stress stehen als wir normalen Menschen. Das glaube ich auch, aber das entschuldigt ein solches Verhalten nicht. Ja, er musste aber so krass handeln, weil mein Mann hätte vielleicht auch den, wenn man das jetzt hier weich umschrieben hätte, wir wussten ja auch gar nicht, wie lange er bei uns, also wie lange diese Bewusstseinsphase dauert. Ach so. Und das musste ja ausgenutzt werden, damit er eben noch sich äußern konnte. Und deshalb finde ich es in Ordnung, dass er eben so knallhart war. Für meinen Mann war es schlimm zu hören, du musst jetzt gleich sterben. Und aber trotzdem, das hat das ganze Jahr, sag ich jetzt mal, es war eine ganz schlimme Situation für alle. Ja. Die Ärzte haben uns dann später auch gesagt, es war für sie ganz furchtbar, nicht helfen zu können, dass es eine so rapide, kurze Sache war, wo keiner mit gerechnet hat. Und diese Werte, die sind hochgegangen. Da haben die Schwester kam immer rein und hat gesagt, verstehst nicht, ich verstehe dich, der atmet noch und wir wissen nicht warum. Und er hat gekämpft bis zuletzt. Und deshalb habe ich gesagt, los, jetzt hau ab. Geh jetzt endlich, damit du wegkommst und damit du so frisch. Und offensichtlich hat er es irgendwie wahrgenommen. Ja, weil das kurz danach war es vorbei. So, Ingeborg, das wünsche ich dir für die nächsten Wochen und Monaten auch genauso viel tapfere Kraft, wie du sie jetzt an den Tag gelegt hast. Naja, wer weiß, was kommt. Und das kann man muss nehmen, was kommt, das habe ich jetzt gelernt. Ich denke auch, ich sage mal so, wenn der liebe Gott ein Fenster zumacht, macht er irgendwo eine Tür auf. Ja, du bist eine sehr, sehr pragmatische Frau. Und eine sehr optimistische Frau letztendlich. Das finde ich, ja. Das finde ich gut. Leben lehrt das. Also mich hat das Leben das gelehrt, dass es irgendwo immer weitergeht. Und es ist mal so ein dummer Spruch, aber ich sage mal so, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist so. Das ist in meinem Leben jedenfalls immer so gewesen. So, und in diesem Sinne verabschieden wir beide uns auch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Ingeborg. Dankeschön und gute Nacht. Und Dankeschön. Ich danke euch auch nochmal für den tröstlichen Zuanruf. Sehr gerne, sehr gerne. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Und ich bin verbunden jetzt mit Ibrahim, 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, das ist aber laut bei dir. Wo bist du? Hier fährt gerade ein Zug vorbei, aber jetzt wird es wieder ruhiger. Ibrahim, was für ein schöner Name. Danke. Ein schöner alter Name. Ja, danke. Aus der Bibel, ne? Aus der Bibel und aus unserem Koran, denn ich bin Moslem. Ja, da gibt es ja viele Gemeinschaftlichkeiten, ne? Gemeinsamkeiten. Ja, richtig. Ibrahim, um was geht es? Erstmal möchte ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich die ganzen Probleme von anderen Menschen gehört habe, kommt mir mein Problem ehrlich gesagt ein bisschen albern vor. Das macht gar nichts. Alles ist wichtig. Erzähl. Okay, wie man es von meinem Namen erkennt, ich bin Araber. Mhm. Ich lebe seit mehreren Jahren hier in Deutschland. Was ist denn deine Heimat? Das ist Palästina. Palästina? Richtig. Ah ja. Okay. Und wie es bei uns Arabern so ist, oder meistens so ist, man geht in die Ehe jungfräulich. Mhm. Auch die Jungs? Bitte? Auch die Jungs? Auch die Jungs meistens, ja. Ja, ja. Und das war auch der Fall bei mir. Mhm. Ich bin nach Deutschland gekommen und habe hier eine deutsche Frau kennengelernt und habe sie geheiratet. Mhm. Mhm. Wir führen eine schöne, glückliche Ehe. Seit wann bist du verheiratet? Ich bin jetzt seit 3 Jahren verheiratet. Ja, und alles gut? Alles gut, alles super. Prima. Gratulation. Dankeschön. Ja. Bis auf eine kleine Sache. Die wäre? Die wäre, wie schon vorher erwähnt, ich bin jungfräulich in die Ehe gegangen. Mhm. Und wie es natürlich normal hier für eine deutsche Frau ist, hatte meine Frau früher normale Beziehungen. Verstehe, wie es bei fast jeder Frau ist. Sie ist nicht jungfräulich in die Ehe gegangen. Richtig. Ja. Mhm. Für mich war das überhaupt kein Problem. Mhm. Das Einzige, was ich später entdeckt habe bei mir, ist, dass es doch ein Problem war. Und zwar, jungfräulich in die Ehe zu gehen, bedeutet automatisch, dass man keine sexuelle Erfahrung hat. Mhm. Mhm. Und bei meiner Frau war es so, dass sie natürlich sexuelle Erfahrung hat, weil sie hatte früher ihre Beziehungen. Ja. Was nur war's. Das hat mir am Anfang ein Gefühl gegeben, dass ich aufgrund meiner wenigen oder so gut wie keine Erfahrung, dass ich dann die Bedürfnisse meiner Frau nicht decken kann. Mhm. Hat sich denn das mittlerweile gelegt oder ist das immer noch so? Nee, es hat sich ehrlich gesagt ein bisschen, es ist schlimmer geworden. Es ist schlimmer geworden, ach so. Ja. Also du ja. hast das Gefühl, dass du sexuell deine Frau nicht wirklich befriedigen kannst, weil du nicht so trainiert bist. Okay, das kann man auch so sagen, ja. Das andere Problem war für mich, bei mir ist es so, dass meine Frau ist die einzige Frau, die ich in meinem Leben, ich sag mal, nackt gesehen habe als Frau. Mhm. Bei meiner Frau ist es nicht so. Ich bin nicht der einzige Mann, den sie nackt kennt. Bist du im Nachhinein eifersüchtig? Ich muss sagen, nein, weil da gibt es niemanden, der mich eifersüchtig macht, weil meine Frau ist mir treu. Das weiß ich und da bin ich mir auch 1000% sicher. Was ist dann das konkrete Problem? Das Problem ist, dass aufgrund dieser Vermutung, die ich habe, kommen wir uns jetzt so gut wie nicht mehr nah, weil ich ab dem Moment, wo wir uns nahe kommen, fangen bei mir diese Vermutungen an und ich bin dann nicht mehr ich und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl und dadurch kommen wir uns jetzt so gut wie gar nicht mehr nah. Das heißt, du bist so verkrampft und verunsichert, dass du gar keine Erektion mehr bekommst. Doch schon, aber ich bin nicht mehr bei der Sache und irgendwann kann ich nicht mehr weitermachen, weil ich Angst habe, dass meine Frau versucht, sich selber zu helfen, indem sie sich gerne an alten Zeiten erinnert mit anderen Männern. Ach so, das heißt, du hast Angst, dass sie in Gedanken irgendwo anders ist, während sie mit dir schläft. Richtig. Weil du das Gefühl hast, dass du es nicht richtig machst. Richtig. Ja, habe ich so richtig verstanden? Richtig, ja. Absolut richtig. Hast du denn diese Bedenken deiner Frau mal genauso erklärt, wie du sie mir gerade erklärt hast? So genau nicht, aber ich habe es erwähnt und sie hat mich sofort verstanden, was für mich vielleicht eine Bestätigung war, dass es so ist, weil sonst hätte sie mich nicht so schnell verstanden, glaube ich. Ja, jemanden zu verstehen heißt ja noch nicht zu sagen, du hast recht. Das ist ja, ich verstehe dich jetzt auch, ohne dir zu sagen, das ist richtig, wie du es empfindest. Ich verstehe es nur. Und hast du Sehnsucht, auch mal eine andere sexuelle Erfahrung zu machen mit einer anderen Frau? Nein, überhaupt nicht. Also es geht wirklich um deine Frau. Das wäre eine fatale Sünde für mich. Ich verstehe, okay. Mhm. Und ich bin aber dann so weit gegangen, ich habe einen Moment gehabt, wo ich mir sagte, okay, ich brauche eine Meinung von einer neutralen Frau, die aber erstens neutral ist, zweitens ehrlich ist. Mhm. Und da bin ich tatsächlich zu einer Prostituierte gegangen und habe ihr Geld bezahlt für ihre Zeit, die sie mit mir verbringt. Und habe gesagt, ich will dich nicht anfassen, ich will dich nur fragen, wie ist es bei einer Frau, die so und so ein Leben führt? Und wo der Mann sie wahrscheinlich nicht befriedigt. Was hat sie geantwortet? Sie sagte, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass du dir Gedanken machen musst, ob deine Frau dich vielleicht in der Zukunft betrügen würde oder nicht. Weil? Wenn ich sie nicht genug befriedige. Ja. Und das, also die Prostituierte hat ihr eher Angst gemacht, als dass sie dir geholfen hat. Richtig, das hat mich praktisch zerstört. Und ja, ich mache mir Sorgen um unsere Ehe und ich mache mir darum Sorgen, dass ich vielleicht zu dumm bin und viele Fehler mache. Nein, also das glaube ich schon mal hundertprozentig nicht, dass du zu dumm bist. Das wischen wir gleich mal vom Tisch. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Lass mich noch eine Frage stellen zu der Prostituierten. Du hast mit der nichts gemacht, du hast nur mit der gesprochen. Absolut nicht. Ich hatte sogar den dazugehörigen Abstand von ihr. Was hast du ihr bezahlt dafür? 100 Euro. Ja, das war ein teures psychologisches Gespräch. Aber richtig, ja. Und wie lange hat das gedauert? Eine halbe Stunde. Hat sie schnell Geld verdient, auf einfache Weise. Wir hatten ja ein Gespräch von einer halben Stunde gehabt. Ja. Und hat ja auch noch einen sehr merkwürdigen, eine merkwürdige Einschätzung gegeben. Ja, und als Mann hat man natürlich sofort gemerkt, dass sie denkt, ach, was ist das denn für ein Vogel? Mhm. aber ich konnte das nicht mehr rückgängig machen. Nein, also ist ja okay, du hast deiner Frau davon nicht erzählt. Ich habe ihr was davon erzählt, aber nicht so ehrlich, wie ich es gerade mit dir bespreche. Und ich hoffe, dass meine Frau es gerade jetzt nicht zuhört. Ach, vielleicht wäre es auch ganz okay, wenn sie es wüsste. Also, ich merke ja, so wie du sprichst ja sehr liebevoll von deiner Frau. Ja, sie ist auch eine sehr, sehr liebe Frau. Du liebst sie sehr. Und ich glaube, dass ihr wirklich eigentlich ein sehr glückliches Paar seid, dass ihr euch sehr von Herzen mögt. Jetzt abgesehen von dieser Sache. Und ihr ein sehr glückliches Paar. So, ja. Und das ist schon mal eine gute Grundlage, wenn alles andere stimmt. Wenn du sagst, ich liebe diese Frau sehr, sie liebt dich auch sehr, aber diese Sexualität, das ist irgendwie, kommen wir nicht so zu Potte, wahrscheinlich aufgrund deiner Vergangenheit, dass du anders in die Ehe gegangen bist als sie. Ich finde, das kann man lösen, das Problem. Das kann man auf zwei Schienen lösen. Die erste ist, dass du keine Scheu haben solltest, wirklich extrem und ganz intensiv mit deiner Frau das zu besprechen und dir alles so zu erklären, vielleicht noch intimer und detaillierter, als du es mir jetzt gerade erklärt hast. Ich bin sicher, dass deine Frau dankbar sein wird, wenn sie das weiß. Wenn du ihr alles gesagt hast, das ist die zweite Idee, und ihr beide aber nicht so richtig zu Wege kommt miteinander, dann rate ich euch sehr, sehr, sehr dringend zu einer Eheberatung zu gehen. Nicht zu einer Prostituierten, aber zu einer Eheberatung. Ja. Und ich glaube, ich habe das wirklich so ein Gefühl, ohne jetzt die ganzen Einzelheiten zu kennen, dass das eine gute Zukunft hat. Denn das ist ja etwas, was in deinem Kopf stattfindet. Du blockierst dich ja mit deiner Sorge selbst. Richtig. Ich bin sicher, wenn diese Blockade wegfällt, bist du ein hervorragender Liebhaber und machst deiner Frau so viel Freude, dass sie ganz glücklich sein wird. Ich bin ganz sicher. Also du meinst jetzt, eine Eheberatungsstelle wäre die Lösung? Ja, also natürlich solltet ihr erst nochmal intensiv reden miteinander. Mhm. Was hast du ihr eigentlich von dieser Geschichte mit der Prostituierten nicht erzählt? Meine Frau? Ja. Das habe ich ihr nicht erzählt. Sie würde vielleicht einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich ihr sagen würde, dass ich bei einer Prostituierten... Ach so, ich dachte, das hättest du ihr erzählt. Ach so. Aber nein. Ich finde das aber schon wieder so rührig, dass ich fast sicher bin, dass deine Frau schmunzeln wird und wir denken, Mensch, er ist ja wirklich schräg. Er geht, um uns Gutes zu tun, sogar zu einer Prostituierten, um sich da Rat zu holen. Finde ich nichts Verwerfliches dran, muss ich dir sagen. Ich finde es sehr, sehr sympathisch von dir, dass du das machst. Okay. So, du musst mit deiner Frau reden. Rede alles und schäm dich nicht. Rede auch über die wirklich die intimsten Einzelheiten eurer Sexualität, wo du gehemmt bist. Frage alles, sage alles. Das kann nur helfen. Und darüber hinaus, wenn das immer noch nicht dann so richtig der Knoten aufgegangen ist, geht ihr beiden zu einer Eheberatungsstelle. Ja, das machen wir dann. So, und wir würden dir gerne noch eine Adresse oder ein paar Adressen an die Hand geben, wo du dich dann hinwenden könntest. Mhm. Dann bitte, okay. Ja, dann leg du bitte auf, Ibrahim, und wir melden uns gleich. Okay, ich bedanke mich und sehr wünsche allen Menschen, die bei dir angerufen haben, beziehungsweise auch noch anrufen, viel Glück und alles Gute. Sehr nett von dir, lieber Ibrahim. Alles Gute. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik heute Nacht Ove Petersen. Morgen haben wir eine freie Themennacht, aber ich möchte euch jetzt schon mal hinweisen auf unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da heißt das Thema nämlich, ich bin schuld an einem Unglück. Dafür könnt ihr euch natürlich auch schon anmelden, wenn ihr das Gefühl habt, schuld an einem Unglück zu sein. Das ist unser Thema übermorgen, aber morgen sind wir frei und offen für alle Themen wieder. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir dann wieder hier. 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.